Kundgabe 3629. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.12.1945. Gegenwart Gottes im Wort. So ihr euch versammelt, um mein Wort entgegenzunehmen, bekundet ihr mir euren Willen, mit mir in Verbindung zu treten, und also komme ich auch zu euch. Und so ihr also sprechet untereinander und meinen Namen erwähnet in Liebe und Ehrfurcht, wisset ihr, dass ich selbst bei euch weile, euren Gedanken die rechte Richtung gebend, eure Worte bestimmend und also mitten unter euch wirkend mit meiner Kraft und meiner Liebe. Und so ihr von meiner Gegenwart voll überzeugt seid, wird tiefer Friede in euer Herz einziehen. Denn wo ich bin, ist Friede und Seligkeit. Und so nach könnet ihr jederzeit mit mir in Verbindung treten, so ihr euren Mitmenschen mein Wort bringt, die es freudigen Herzens entgegennehmen wollen, so ihr sie belehret in meinem Namen, auf dass auch sie von meiner Gegenwart überzeugt und beglückt sind. Wer Verlangen hat nach meinem Wort, der hat auch Verlangen nach mir selbst, und sein Verlangen erfülle ich. Jedes geistige Gespräch, das zur Grundlage mein Wort hat, zieht mich zu euch, und immer werde ich unter euch weilen und also direkt zu euch sprechen, wenn auch durch Menschenmund, der mein Wort verkündet. Denn er ist nur das Organ, durch das ich zu allen spreche, dessen ich mich bediene, um euch nicht unfrei zu machen im Glauben. Doch wo immer auch mein Wort dargeboten wird, um die Menschen mir zuzuführen, dort werde ich selbst sprechen und also Einlass begehren in die Herzen derer, denen mein Wort gebracht wird. Nur das tote Wort bringt euch nicht meine Gegenwart, das Wort, das ohne Liebe dargeboten wird, das nur als Form dahingesprochen wird, ohne inneren Geist, das demnach nicht mein Wort ist, sondern menschliches Gedankengut, solange nicht die Liebe und das Verlangen nach mir den Geber und den Empfänger bewegt, es zu bieten und anzunehmen. Denn wo keine Liebe ist, ist auch nicht mein Wort, und meine Gegenwart ist unmöglich. Und darum darf mein Wort auch nicht schematisch dargeboten werden. Es müssen die Menschen sich versammeln im Verlangen und Sehnen nach mir, nach meiner Gegenwart, die ihnen durch mein Wort gesichert ist. Sie müssen innig begehren, mich zu hören. Sie müssen meinen Namen mit aller Ehrfurcht aussprechen. Sie müssen meinen Geist in sich wirken lassen, indem sie sich der Wirkung meines Wortes hingeben. Und dann werden sie auch mich selbst spüren in ihrer Nähe. Sie werden es erkennen, dass ich selbst das Wort bin. Dass ich selbst zu ihnen spreche und also mitten unter denen weile, die mich zu hören begehren. Und ich bringe euch den Frieden mit meinem Wort. Ich verlasse euch ewiglich nicht mehr und bleibe bei euch bis an das Ende der Welt, bis in alle Ewigkeit. Amen.